Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jens Platen. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Der drei Fujilkens. Et is wohl dusend und mehre Jahre hen, da wären hier im Lande luter kleine Günnie. Da hätt aug einer ob dem Käuterberg gewünd. Der jing saujern ob de Jagd. Also nu mal mit seinen Jägern vom Schlotter herutrock, höjen unter den Berge drei Mäkens ihre Köje. Und wie sei den König mit den vielen Lühen seien, so reibt der Ölleste den andern beiden Mäkens zu und weiß ob den König. »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da antwortete Zweide ob der andere Siede vom Berge und weiß ob den dem König rechte Hand ging. »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da reibte Jüngeste und weiß, ob den der linke Hand ging. »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Dat wären averste beden Ministers. Dat hörde der König alles. Und ase von der Jagd heime kummen was, leite de drei Mäkens zu sich kummen und fragete se, wat se da jistern am Berge secht hätten. Dat wollen se nicht sehen. Der König froch avers der Öllerste, ob se in Wohltum Manne häven wolle. Da sechte se ja, und ehre bei den Süstern frieten de beiden Ministers, denn se wären alle drei schön und schier von Angesicht, besonders de Königin, die hatte Haare asse flass. De beiden Süstern averst kriegen keine Kinder, und als de König mal verreisen musste, lette so der Königin kummen, upse optumunnern, denn se was gra schwanger. Se krächen kleinen Jungen, der hatte n ritsch rohen Stern mit ob de Welt. Da säden de beiden Süstern einer zur andern, so wollen den hübsken Jungen in't Water werpen. Wie sind da Rindworpen hadden, ich löwet is de Weser wist, da flüchten Fügelken in die Höchte, dat sank. »Dom daude bereit, ob wieten Bescheid, Tom Lilienstrüss, wacker Junge, bist du's?« Da dat de beiden hörten, krähen se der Angst uppen Lewe und magten dat se fortgeimen. Wie de König nach Hus kam, säden se de die Königin hätte en Hund krähen. Da sächte der König, »Wat jott daet, dat is wohle dan.« Et wunde aversten Fisker an den Water, die fiskete den kleinen Jungen wie er herut, »Ase noch even lebendig war's. Und da sie ne Fru keine Kinder hatte, fördern sen up. Ein Jahr, was der König wir verreist, da kriegt die Königin wir einen Jungen, den Namen der beiden falsken Süstern und warpen den auch in't Water. Da flüchtert Fügelken wir in die Höchte und sank, »Tom daude bereit, uppen wietern Bescheid, Tom Lilienstrüss, wacker Junge, bist du's?« Und wie der König zurückkam, säden se zu ihm, die Königin hätte wir einen Hund bekommen. Und he sächte wir, »Wat jott deit, dat is wohle dan.« Averst de Fisker trock Düsen aug ut den Water und förden up. Da verreisete de König wir, und de Königin krächen klein Mäken. Dat warpen de falsken Süstern aug in't Water. Da flüchtert Fügelken wieder in die Möchte und sang, »Tom daude bereit, uppen wietern Bescheid, Tom Lilienstrüss, wacker Mäken, biese dus?« Und wie der König nach Hus kam, säden se to ihm, de Königin hätte ne Katte krecht. Da wurde der König böse und leit sinne Fru in Gefängnis mieten, da hätt se lange Jahre insetten. De Kinder wören unterdes anewassen, da jink der ölleste Mal mit andern Jungens herut to fisken. Da wüllt ün de andern Jungs nicht twisken, sie käven und säget, »Du Fündling, gar du diener Wege!« Da ward er jans bedröwet und frech den ohlen Fisker, ob dat wahr wäre. Der vertellt ün, dat er mal fisket hätte und hätte ün üt den Water trocken. Da secht he, he wolle furt und sinen Teiten söken. De Fisker, der bitteten, he möchte doch bleiben, aber ist he letzig ja nicht hallen, bis de Fisker et tolles To jift. Da jifte sich ob den Weg und jait mehrere Dare hintereinander. Endlich kümmt er von Raut allmächtig weiter. Davor steigt ne Ole Fru und fiskede. »Juden Tag, Moor«, sächte der Junge. »Rauten Dank. Du sist da wohl lange fisken, ehe du'n Fisk fängest.« »Und du wohl lange Söcken, ehe du den in Teiten findest. Wie wusst du, der denn da über't Water kommen?« säde de Fru. »Ja, das mag jod witten.« Da nimmt de Olle Frü ihn üb den Rügen und drachten der Dösch, und hä söcht lange Tiet und kann seinen Teiten nicht finden. Asse nu wohl'n Jahr vorüber is, da trägt de Zweide auch gut und will sie nen Broer söken. Hä kümmt an dat Water, und da jait et ün ebenso asse sie nen Broer. Nu was nur noch de Tochter allein zu Hus, de jammerte so viel na ehren Broern, dat se ob Lesk auch den Fiskerbart he möchte se trecken laten, se wulle ehre Broerkes söken. Da kam se auch bier den rauten Water, da säde se tur der Ohlen froh. »Juden Tag, Moor! Rauten Dank! Jott helpe ju bi ju'n Fisken!« Ase de Ulle Fru dat hörde, da wort se jans fründlich und droch se övert Water und jab er ne Rohe und säde to er. »Nu gar man jümmer ob düsem Wege, du, meine Tochter, und wenn du bi einen roten, schwarzen Hund vorbeikümmst, so müsst du still und trist und ohne zu lachen und ohne ihn anzukieken vorbeijahn. Dann kümmst du an in rot oben Schlott, oben Süh musst du de Rohr fallen laten und stracks durch dat Schlott an den anderen Seide wir herutjahn. Da is in ohlen Brunnen, da rot is in roten Baumwassen. Daran hänget ein Vogel im Bur, den nimm af. Dann nimm noch ein Glas Water und den Brunnen und ja mit düsen beiden den Sylvienweg wir Türje. Ob den Sül nimm die Ruhe auch wir mit. Und wenn du dann wir bier den Hund vorbeikommst, so schlah ihn ins Gesicht, aber zu to, dat du ihn treppest, und dann komm nur wir zu mir Türje. Da fand se et gerade so, as se de Fru et sacht hatte, und ob den Rüggewehe, da fand se de beiden Broer, die sich de halbe Welt durchsöcht hatten. Se jink zusammen, bis wo des warte Hund an den Weg lag. Den schlug se in die Sicht, da wurde den schönen Prinz, der jeit mit innen bis an dat Water. Da stand da noch de Ole Fru, de frögelte sich sehr, da se alle wir da wären, und droch se alle övert Water. Und dann ging se auch weg, denn se was nu erlöst. Der andern aberst gingen alle nah den ohlen Fisker, und alle wären froh, dat se sich wir funnen hatten, den Fugel aberst hüngeln se an der Wand. Der zweite Sohn kunne avers nie to Huse rasten und nahmen Flitzebojen und ging ob de Jagd. Wie er möhe was, nahm he seine Flöte piepen und magte ein Stücksken. De König avers wör auch ob de Jagd und hörde dat, der ginge hin, und wie he den Jungen trab, so säde he: »Wie hätt die verläuft hier zu jagen?« »Ah, Neimes!« »Wen hörst du dann to?« »Ich bin den Fisker sin Sohn.« »Der hätt ja keine Kinder.« »Wenn du's nicht löwen wusst, so komm mit.« Da dehe der König und frug den Fisker, der vertelle ihn alles, und dat Füchelchen an der Wand fing an zu singen. »Die Mähne sit allein, wohl in dat Kerkerlein. O König, edeles Blut, dat sind deine Kinder jod. Der falsken Zistern beide, du drehende Kinderkuss leider, wohl in des Waters Grund, wo sie de Fisker fund.« Da erschraken sie alle. Und der König nahm den Fuhl, den Fisker und die drei Kinder mit sich nahe den Schlotte und leit dat Gefängnis upschloten und nahm seine Froh wie er herut. De was aber ist jans kränksch und elendig worden. Da jaf er de doch her von den Water und den Brunnen zu trinken, da war sie frisk und gesund. De beiden falsken Süstern wären aber ist verbrennt. Und eine Tochter friede den Prinzen. Ende von De drei Fuhlkens. Aufgenommen von Jens Platen, Freiburg, 19. August 2007.